Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Apriko Media präsentiert Der Bitcoin-Standard von Saifedean Ammous, gelesen von Christian Leuenberg. Visuelle Hilfen und Grafiken aus der Printversion findest du als PDF direkt beim Hörbuch deines Anbieters.